We talked about the spirit of Caleb. Wir haben über den Geist des Caleb gesprochen. And how 12 spies went into the land. Und wir haben 12 der Spione ins Land gezogen, in das verheißene Land. Israel came out of Egypt. Israeliten kamen heraus aus Ägypten. Through the Red Sea. Zogen durch das Rote Meer. They were 11 days away from the promised land. 11 Tage waren sie entfernt vom verheißenen Land. Deuteronomy chapter 1 verse 2. 5. Mose 1 vers 2. They were 11 days away. 11 Tage waren sie entfernt. The promised land. Das verheißene Land. So they picked 12 leaders. Also haben sie diese 12 Spione ausgesucht. They sent them into the promised land. Haben sie hineingesandt in das verheißene Land. To view the land. Um das Land auszukundschaften. And the fruit was so big. Und die Früchte waren dort so groß. That they thought the bananas were canoes. So dass sie geglaubt haben, die Bananen, das sind Boote. You know, they thought that the oranges were, you know, like cannonballs. Die Orangen waren groß wie Kanonenkugeln. They were just, everything was oversized. It was, also alles war einfach riesig. They found a cluster of grapes. Sie haben Weintrauben gefunden. A cluster. Also eine Traube. That was eine so Rebe, big. Die war so groß. That one man couldn't carry it. Dass sie einen Mann gar nicht tragen so konnte. They had to have two men with a stick carry. Also zwei Männer mussten sie mit einem Stab tragen. One cluster of grapes back. Eine solche Rebe von Weintrauben. And so the promised land was this unbelievable place that God had called them to. Also das verheißene Land, dieser unglaubliche Ort, zu dem sie Gott berufen hatte. But it was full of enemies. Aber dieser Ort war voller Feinde. Full of giants. Kleine Riesen. It was a place where they could not naturally occupy. Ein Ort, den sie im natürlichen Sinne gar nicht einnehmen konnten. And so it is with all of our lives. Und so ist es auch bei uns im Leben. God has a calling for each one of us. Gott hat eine Berufung für jeden Einzelnen von uns. It is not something that we could do naturally. Aber das ist etwas, was wir nicht im natürlichen, in unserer natürlichen Stärke machen können. Hebrews 11:6. Deswegen heißt es in Hebräer 11:6. Ohne Glaube, it is impossible to please God. Ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. You cannot occupy what God has planned for you. Also du kannst das nicht einnehmen, was Gott für dich geplant hat. Unless you walk by faith. Außer du gehst im Glauben. So many times I get a little discouraged or a lot discouraged. Also so oft werde ich entmutigt. And I don't know where God is and ich weiß nicht, wo Gott ist. I say, what am I supposed to do? Und dann frage ich, na, was soll ich jetzt it's tun? Always the same. Walk by faith. Aber es ist immer das Gleiche. Geh im Glauben. Right, I forgot. Sorry. Ah ja, genau, ich hab's right. Vergessen. I'm walking by feelings again. Und dann gehe ich wieder voran im I'm walking by Gefühlen, what I see again. Bei dem, was ich sehe. And God says, walk by faith. Aber Gott sagt zu mir, geh im Glauben. Trust me. Vertrau mir. Speak my promises. Und sprich meine Verheißungen I'm working aus. All things to the good. Ich wirke alles zum Besten. I'll never leave you nor forsake you. Und ich werde dich niemals verlassen though oder you alleine walk through the valley of the shadow of death. Und auch wenn du in diesem Todestal schon gehst. Fear no evil. Hab keine Angst. I am with you. Ich bin bei dir. My rod and my staff, they will comfort you. Mein Stecken und mein Stab, sie werden dich trösten. I will prepare a table for you in the presence of your enemies. Und ich werde einen Tisch vorbereiten im Angesicht deiner Feinde. I will anoint your head with oil. Ich werde dich salben, deinen your Kopf. Cup will overflow. Und dein Becher wird überfließen. And surely my goodness and mercy will follow you all the days of your life. Und meine Güte und Barmherzigkeit werden dir dein ganzes Leben lang folgen. And you will dwell in my house forever. Und du wirst in meinem Hause für alle Zeit wohnen. And so we speak forth his word. Also sprechen wir sein Wort aus. That's the spirit of faith. Das ist dieser Geist des Glaubens. In 2 Corinthians chapter 4 verse 13. 2. Korinther 4 vers 13. So Caleb, they all came back, the spies. Also Caleb und die anderen Spione kamen alle zurück. And all the spies said, the land is surely what God said it is. Und alle Spione waren da einig, sie sagten, das Land ist wirklich so, wie Gott uns es gesagt but hat. 10 of them said, we are not able. Aber 10 von ihnen sagten, das schaffen wir nicht. And Caleb quieted the people. Und Caleb hat dann den Leuten befohlen, ruhig zu sein. Joshua and Caleb were defending Moses because the people were now angry at Moses. Und Joshua und Caleb haben die Leute besänftigt und haben den Mose verteidigt, weil die Leute ja sehr zornig waren. And Caleb cried out. Und der Caleb rief don't aus. Don't complain, don't be afraid. Beschwer dich nicht und hab doch keine Angst. We are more than able. Wir schaffen mehr als das. God will do it. Gott wird es machen. God will do it. Gott wird es come machen. On, we can do this. God will kommt, do it. Wir schaffen das. And this brings Gott us into our theme today. Und da kommen wir nun zu unserem Thema für which heute. Which is the theme of prophecy. Das ist das Thema der Prophezeiung. And we've been thinking about this for a few months now. Einige Monate nun denken wir über dieses Thema nach. We've had a lot of it in our church over the last year or so. Über die letzten Jahre hinweg gab es viele davon in unserer Gemeinde. I have witnessed it since I was a Christian. Und seit ich Christ bin, habe ich davon immer wieder Zeugnis gegeben. Something good and it can be something bad. Es kann was Gutes sein, aber auch was Schlechtes. But it's intended to be something very good. Aber beabsichtigt ist, dass es etwas Gutes sein soll. So we're going to talk about this for the next couple weeks. Also werden wir über die nächsten Wochen über das Thema sprechen. Because without this gift operating in our midst, weil ohne diese Gabe, dass sie bei uns in unserer Mitte hier ist, we will not occupy what God has called us to. Werden wir das nicht einnehmen, wozu uns Gott berufen hat? I cannot do what God has called me to do. Ich kann das nicht machen, wozu Gott mich berufen hat. Only the Holy Spirit can. Nur der Heilige Geist kann. And unless you prophesy into my life, und wenn du nicht hineinsprichst in mein Leben, and unless I prophesy into your life, wenn ich nicht in dein Leben hineinprophezeie, we're not going to make it. Dann werden wir es nicht schaffen. But we can make it. Aber wir können es schaffen. We can overcome. Wir können überwinden. Now, before we get into what prophecy is and what it's not, nun, bevor wir dazu kommen, was Prophezeiung ist und was es nicht ist, one aspect of prophecy, einer der Aspekte der Prophezeiung, let's go right to the, we'll go to the video in a minute, but let's go to the PowerPoint. Also wir kommen zu einer PowerPoint. We're going to turn to 1 Corinthians chapter 14. Wir gehen zum 1. Korinther 14. And read the first couple verses. Und lesen dort einmal die ersten paar Verse. And it starts with verse 1. This is in the New American Standard Bible. Das ist jetzt die neue amerikanische Standardbibel. And the Elberfelder. Und die Elberfelder im Deutschen. But I'm putting a little bit in from the New Living Translation. Aber ja, ich habe da auch etwas eingefügt von der NLT, von der neuen lebendigen Übersetzung. The New American Standard Bible is an exact translation. Die NESB ist also eine ganz exakte Übersetzung. The New Living Translation is a dynamic translation. Und die neue lebendige Übersetzung ist eine dynamische Übersetzung. And it's really powerful when you bring them together. Und das gibt wirklich viel Kraft, wenn man die beiden zusammentut. So, starting with the New American Standard. Also fangen wir mit der New American Standard an. Pursue love. Also strebt nach Liebe. Which means let love be your highest goal. Was eben bedeutet, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. And now he's going to begin to speak about prophecy. Und nun geht's um die Prophezeiungen. So before we can even speak about prophecy, bevor wir über die Weissagungen reden können, you have to ask yourself, what is your motive? Müssen wir uns fragen, welches Motiv habe ich? When Eric went to Bethel to Bible school, Bible college there, als der Eric nach Bethel gegangen ist zur Bibelschule dort, he signed up for a prophetic class. Da hat er sich angemeldet für eine prophetische Klasse. First two classes, und die ersten beiden Klassen, were all about 1 Corinthians 13. Da ging es nur um 1. Korinther 13. Was all about love. Es ging nur um die Liebe. And Eric said, he said he got aggravated. Und he got aggravated, also, irritated. Er war irritiert eigentlich. He said, come on, I signed up for the class for prophecy. Moment mal, ich habe doch für die Klasse der Weissagungen mich eingeschrieben. Not about love. Und nicht über die Klasse über Liebe. And then they said, we cannot talk to you about prophecy until you are sure that the reason you want to prophesy is because of love. Und sie haben geantwortet, nun, wir können dir nichts über die Weissagungen mitteilen, solange wir nicht sicher sind, dass das Motiv dahinter die Liebe ist. And I'm guessing, und ich rate from mal, all the prophecies that are given in the church today, von all den Weissagungen, die heute in den Gemeinden ausgesprochen werden, that the majority, 51% plus, dass die Mehrheit, nämlich 51% oder is not mehr, motivated by love. Dass die nicht aus Liebe heraus motiviert so sind. They are neutralized. Also sind die neutralisiert. Somewhere 49% and less, also 49% oder weniger, are motivated by love. Sind vielleicht aus Liebe heraus. I don't know, I can't judge, but I'm just guessing. Also ich weiß, ich soll nicht richten, ich rate mal. Is not motivated by love. Aber ich denke, dass die Mehrheit nicht aus Liebe heraus spricht. Motivated by control. Sie spricht aus Kontrolle, or intimidation, Sucht heraus, or intimidation, oder Einschüchterung, or a need to feel good about oneself, oder aus der Not heraus sich gut zu fühlen über sich selbst, a need to express oneself, oder sich ausdrücken zu wollen, or to hurt somebody, oder jemanden verletzen zu wollen, or to react, oder zu reagieren. And I think that the majority, whatever it is, Aber ich denke, in that category. Die Mehrheit eben, ja, die fällt in diese Kategorie. And let love be your highest goal. Aber die Liebe sollte das höchste Ziel sein. Yet desire earnestly spiritual gifts. Eifert aber um die geistlichen Gaben. But especially that you may prophesy. Vielmehr aber, dass ihr weissagt. I just leave the verse there, and before we go any further, also ich lasse den Vers einmal so stehen und bevor wir weitergehen, let me suggest four categories. Lasst mich euch einmal vier Kategorien nennen. And all of us are in one of them. Und jeder von uns befindet sich in einer dieser Kategorien. Is that we all have the Holy Spirit. Die erste Kategorie ist, wir haben alle den Heiligen and Geist. We can all prophesy. Und wir können alle weissagen. Every single one of us, if we have the Holy Spirit. Jeder einzelne von uns, wenn wir den Heiligen Geist haben. And if we believe in Jesus, und wenn wir an Jesus glauben, you have the Holy Spirit. Dann hast du den Heiligen Geist. You may not be controlled by the Holy Spirit. Vielleicht wirst du nicht vom Heiligen Geist beherrscht. But you have the Holy Spirit. Aber du hast den Heiligen Geist. You are a temple of the Holy Spirit. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. So now all of us are in category one. Also alle befinden wir uns in dieser ersten Kategorie. We all have the Holy Spirit. Wir haben alle den Heiligen Geist. And to prophesy means. Und zu weissagen bedeutet, that I'm going to speak God's mind bedeutet die Gedanken Gottes auszusprechen into this moment. In diesem Moment. Because this moment needs God's mind. Weil in diesem Moment braucht es die Gedanken Gottes. And God uses people to speak forth what he is seeing and feeling and wants for us in the moment. Und Gott verwendet Leute, weil etwas sieht, was wir in diesem Moment brauchen. And all of us need to do this. Und alle von uns müssen das machen. Now we may not even know we're doing this. Nun, vielleicht wissen wir gar nicht, dass wir es tun. And probably most of the time we don't even know we're doing it. Und die meiste Zeit wissen wir vielleicht gar nicht, dass wir es tun. Now the high priest die Hohepriester and the leaders of Israel were conspiring to kill Jesus. Der Hohepriester und die Leiter damals in Israel hatten sich verschworen, gegen and Jesus ihn they zu were töten. Jealous of him. Sie waren eifersüchtig. So as they were conspiring together to kill him, als sie sich da so verschworen hatten und ihn töten wollten, to justify what they were doing, um zu rechtfertigen, was the sie high taten, priest said, da sagte der Hohepriester to the other leaders, zu den anderen, it's better that one dies than the whole nation dies. Es ist besser, wenn einer stirbt, als die ganze Nation stirbt. Because if we don't kill him, also weil, wenn wir ihn nicht töten, the Romans will come and take us. Dann kommen die Römer und bringen uns um. And the next verse says, und im darauffolgenden Vers heißt es, he did not realize, er erkannte nicht, that he was prophesying, dass er eine Weissagung aussprach, because he was the high priest, weil er der Hohepriester war. And the high priest would prophesy. Der Hohepriester, der and he did not realize what he was saying. Aber er realisierte nicht, was er he sagte. Was trying to justify the conspiracy. Er versuchte, diese Verschwörung zu rechtfertigen. But while he did not realize what he was saying, aber dadurch, dass er nicht erkannte, was er he sagte, was speaking forth the mind of God in the moment. Sprach er die Gedanken Gottes im Moment aus. That Jesus would have to die so none of us would perish. So dass Jesus sterben sollte, so dass keiner von uns verloren geht. So it's very possible and probable. Also ist es sehr wahrscheinlich und sehr möglich. And maybe quite often. Und sehr oft. That we are speaking the mind of God for the moment and we don't even know it. Dass wir die Gedanken Gottes für den Moment aussprechen, es aber gar nicht merken. I had some thoughts. I was thinking one time just recently. Erst vor kurzem hatte ich Gedanken und ich habe so nachgedacht. I came into a little prayer circle. Kam da zu einem kleinen Gebetstreffen. And somebody was speaking to somebody else. Und jemand hat mit jemand anderem and gesprochen. And they were speaking forth something. Und sie haben da Dinge ausgesprochen. And they did not realize that they were speaking to me. Aber sie haben nicht erkannt, dass no sie idea. Nicht zu mir sprachen. And I just walked away and I said, thank you, Jesus. I got my answer. Ich bin einfach weg und habe Danke gesagt. Danke, I came Herr to Jesus. The men's meeting. Erhalten. We had a great men's meeting a few weeks ago, a couple months ago. Vor ein paar Wochen hatten wir ein großartiges Männertreffen. And I wasn't sure just exactly what verse I should use. Und ich war mir nicht sicher, welchen Vers ich da verwenden sollte. I was praying and asking God. And also habe ich gebetet und Gott gebeten. I walked into the building. Bin dann hinein da ins Gebäude. And one of our Romanian workers. Und einer unserer rumänischen Arbeiter walked up to me and said, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Pastor Rob, and he shared a verse. Darf ich dir einen Vers mitteilen? And I listened to it, und ich habe zugehört. And I thought, oh my gosh, und habe gedacht, oh this Gott, is my verse. Das so ist I mein walked Vers. Into the men's meeting and preached on that verse. Also bin ich in dieses Männertreffen thought, gegangen und habe über diesen Vers thank you, gepredigt. Jesus, you are so faithful. Und habe gesagt, danke Jesus, du bist he so treu. He had no idea. Also, der hatte überhaupt keine Ahnung. That God had just spoken through him to me. He had no idea. Dass Gott einfach durch ihn hindurch zu mir gesprochen hatte. He had no idea that he was an answer to my prayer. Der hat überhaupt keine Vorstellung gehabt, dass er eine Antwort auf meine Gebete war. I was so encouraged. Ich war so ermutigt, that God heard my prayer, dass Gott mein Gebet gehört hatte, somebody, und da jemand verwendet hatte, to answer it. Um zu antworten. And now the spiritual life gets very exciting. Und da wird das geistliche Leben sehr spannend. See God in the midst, and it's like, whoa, weil du Gott in der Mitte erlebst. He didn't know that only God could have known that. This er hat das nicht gewusst. Das so hat nur Gott wissen können. Exciting. Das ist so spannend. So, first category. Also die erste Kategorie. We all prophesy. Wir haben alle Prophezeiungen. Whether we know it or not. Ob wir es wissen oder nicht. Because in Revelations 1:5, weil in Offenbarung 1, we are a priestly kingdom. Sind wir eine priesterliche Königin. Now, if John the Baptist in the Old Testament, if John the Baptist, also wenn Johannes der Täufer, was the greatest among everyone in the Old Testament, der großartigste aller Menschen war, greatest of all people born, it says. Also der großartigste aller Menschen, die jemals geboren wurden. And then it says, but the least in the kingdom is greater than John. Aber es heißt, der geringste im Königreich ist größer als Johannes der Täufer. And John was the greatest of all prophets. Und Johannes der Täufer war der größte aller Propheten. And we are greater than him. Und wir sind aber größer als er. And the high priest prophesied when he didn't even know it. Und der Hohepriester hat Prophezeiungen ausgesprochen und hat es nicht einmal gemerkt. Lives in all of us. Und der Heilige Geist lebt in allen von we uns. Are going to be prophesying and not even realize it. Dann werden wir Weissagungen aussprechen und and es gar nicht here's bemerken. The key for all of us. Aber da ist der Schlüssel nun für we alle need to von listen uns. More closely. Wir müssen genauer hinhören, to how the Holy Spirit might be speaking to us, wie der Heilige Geist vielleicht durch uns spricht. In a most unusual way. Auf sehr ungewohnte Weise. So as spirit-filled believers, also als geistgefüllte Gläubige, we keep our ears open. Haltet eure Ohren offen. A little kid comes up and says, can I tell you what I learned? Wenn dann ein kleines Kind kommt und sagt, darf ich dir sagen, erzählen, was ich gelernt don't habe? You see, I'm busy? Siehst du nicht, dass ich wait beschäftigt bin? Moment. This could be the Holy Spirit. Moment mal, das what könnte der Heilige learn? Geist sein. Was hast du denn gelernt? And chances are that God has a word for you. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Gott ein Wort für dich hat. Through the mouth of a babe. Durch den Mund eines Kindes. So we are all in this category. Also wir befinden uns alle all in dieser Kategorie. Und alle von uns sprechen Weissagungen aus. To. Und sollten auch ermutigt werden category dazu. Number two. Zweite Kategorie. It is your spiritual gift. Das ist deine geistliche Gabe. Which means you have a passion to do this. Das heißt, du hast eine richtige Leidenschaft you dafür. Excel at doing this. Und du machst das übermäßig. Which means stark. All of us watch you and learn. Das heißt, alle von uns schauen auf dich und lernen dabei. Because what is a skill for us, weil was eine Befähigung für uns ist, very natural for you. Das ist sehr natürlich für dich. Now I am not an evangelist. Nun, ich bin kein Evangelist. But my wife believes I am. Aber meine Frau glaubt, dass ich einer bin. She only believes that. Aber sie glaubt das nur. Because I've been around so many evangelists. Weil ich mich mit so vielen Evangelisten immer abgegeben and habe. And I've learned from them. Und von ihnen gelernt habe. So all of you believe I'm an evangelist. So alle, die ihr glaubt, ich bin Evangelist. Actually, I don't believe I am. Also ich genau genommen glaube nicht, dass ich I'm einer very bin. Skilled. Ich bin einfach nur sehr trainiert darin. And I have the Holy Spirit. Und ich habe den Heiligen so Geist. I can do the work of an evangelist. Also ich kann die Arbeit eines Evangelisten tun. Anytime, jederzeit. I'm spirit filled. Wenn ich mit dem Geist gefüllt bin. When God wants me to. Und wenn Gott möchte, dass and ich I can es do tue. It so well. Und ich kann das so gut machen. That you will think, so dass ihr denkt. It's my gift. Das ist meine Gabe. But I've only watched the gifted ones. I've watched them. Aber ich habe das nur einmal see, beobachtet. See, they still don't believe it. That's why they're giggling. Also, sie glauben es noch immer nicht. It's fine. It's fine. Now, we watch the prophets. Nun, wir schauen auf die Propheten. And there's different ways to prophesy. Und es gibt verschiedene Arten, Prophezeiungen auszusprechen. I can prophesy to the church. Ich kann für die Gemeinde eine Prophezeiung and haben. I have no problem hearing from God for the church. I can talk for hours. Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, der Gemeinde Prophezeiungen zu sagen von Gott. All da könnte ich stundenlang drüber sprechen. We'll go into it another time. Aber das machen wir ein anderes Mal. Okay, we watch the ones who have the gift. Also wir beobachten die, die diese Gabe haben. We learn from them. They have the gift. Wir lernen von ihnen. They have a passion. They do it quite naturally. Die haben so eine Leidenschaft dafür. Die machen das in ganz natürlicher Weise. Then there are those who have the gift. Und dann gibt's die, die die Gabe haben. And really have exercised themselves. und sich darin ausgebildet haben and have authority with their gift. Und auch Autorität ausüben They're durch ihre really, Gabe. Wow, that's, they don't just have a gift. Die haben nicht bloß die Gabe. They're like a prophet. Die sind wirklich wie Propheten. They don't just have the gift of prophecy. Die haben nicht nur die Gabe der Prophezeiung. I would say they're a prophet. Ich würde sagen, das sind Propheten. And then we have the people who last category. Und dann gibt's die letzte Kategorie. Who are so recognized? Die sind so anerkannt. That now they are in the office. It's an official recognized thing from the body of Christ. Dass sie nun in diesem Amt sind, in dieser offiziell anerkannten Tätigkeit. Over to this category, category number one. So nochmals da hinüber zur ersten Kategorie. All of us can counsel. Jeder von uns kann Seelsorge All of machen. Us can give advice. Jeder kann Rat geben. Some of people are gifted. Manche sind begabt dazu. And then some people are gifted and exercised. Und dann sind manche Leute begabt und haben das auch geübt. Und manche sind dann professionell. Like Tim Smith, who was here recently. So wie der Tim Smith, der letztes Mal da war. It's not only his gift. Es ist nicht nur seine Gabe. It's not only what he does. Das ist nicht nur, was er tut. It's meaning it's not only his experience also nicht nur seine Erfahrung and his skill, und seine, but now it's his entire life. Sondern das ist sein ganzes Leben. He doesn't just do it with authority. Er macht das nicht nur mit Autorität. He is an authority. Sondern so, er ist eine Autorität. These are the four categories, and it helps us to put ourselves somewhere. Also das sind diese vier Kategorien und das hilft uns, uns da einzuordnen. Let's go a little further with this prophecy gift. Nun gehen wir weiter mit dieser Gabe der Weissagungen. Verse 2, verse 3. The one who prophesies speaks to men for edification. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung. Exhortation. Und Ermahnung. Consolation. Und Tröstung. In the New Living Translation it says strengthens und in der neuen lebendigen Übersetzung heißt es zur Stärkung encourages zur Ermutigung and comforts und zum Trost. And the first one is that I see you doing something in the kingdom und das erste ist nun ich sehe dich etwas im Königreich tun and I say amen und ich sage dazu amen. Hey, I want to thank you. You are awesome. Und ich sag zu ihm, ja, du bist wirklich toll. Du hey, bist thank toll. You guys. You guys sang so. You guys are, you guys blessed me so much as a worship team. Thank you. Also ihr habt mich so gesegnet als Anbetungsteam. Wirklich danke. Now dafür. We don't think that's so important. Also wenn wir glauben, dass das nicht so wichtig ist. But it is important. Es ist wichtig. Because somebody may be doing something very powerfully. Weil jemand übt vielleicht eine Sache sehr mächtig aus. And we are being blessed. Und wir werden dadurch gesegnet. But they're being attacked. Aber diese Person wird angegriffen. And so often, I mean, I've gone up to a song leader and I said, hey, thank you so much. I was so blessed. Und so oft bin ich zu einem Anbetungsleiter gegangen und habe gesagt, danke dir, du, ich bin so gesegnet and worden. And they say, really? Und dann sagt dieser Mensch, wow, wirklich? I was so attacked. Ja, ich habe solche Angriffe I mean, erlebt. I thought, what am I doing up here? Und ich habe mich gefragt, was mache ich da oben? Hopeless. Das ist hoffnungslos. Said, no, it was the opposite. Und ich sage dann, nein, das Christ Gegenteil. Was shining through you. Christus hat durch dich hindurch and geleuchtet. We strengthen them und das stärkt ihn. In what they are doing, und er stärkt diese because Person. It is a blessing. Weil es ein Segen ist. So the first thing that a prophet does, also das Erste, was ein Prophet is he strengthens. Er stärkt. Strengthens that which is a blessing. Er stärkt das, was ein Segen ist. Because we that are blessing, all of us who are giving a blessing, ja, allen von uns, die ein Segen gegeben wird, are always being attacked by the devil. Wir werden immer auch vom Teufel angegriffen. To bring down. Und dass das vernichtet wird. Isaiah 54:17. In Jesaja 54, 17. There's a weapon that's being formed against you. Da ist die Rede von einer Waffe, die gegen uns gerichtet ist. If we are trying to serve God, wenn wir versuchen, Gott zu dienen, the devil is forming a weapon against you. Dann baut der Teufel an einer Waffe gegen he uns. Wants to speak to you. Er möchte zu uns sprechen. He wants to discourage. Er möchte uns entmutigen. He wants to bring you down. Er möchte uns da runterbringen. 1. Peter chapter 5, verse 8, 1. Petrus 5, 8. Your adversary, your enemy, the devil, euer Feind, euer Gegner, der Teufel, is like a roaring lion. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Who's roaming around? Der geht umher. Seeking someone to swallow whole. Und er sucht jemanden, den er verschlingen kann. So that's what the word says, to swallow them whole. Also das Gesamte verschlingen können. So the devil wants to stop us from being effective. Der Teufel möchte uns also davon abhalten, but effektiv zu sein. We must all prophesy. Und wir müssen alle Weissagungen aussprechen. We must strengthen the things that are a blessing. Wir müssen diese Dinge stärken, die ein Segen sind. Sprich das aus. Sprich das aus. You don't have to be afraid to say that was a great message. Du musst keine Angst davor haben zu sagen, das war eine großartige Botschaft. If that's how you feel, wenn du dich so fühlst. I very rarely hear that. Also ich höre das nicht so oft. People just assume, well, he hears it all the time. Die Leute nehmen vielleicht an, er hört das eh immer and wieder. I don't want him to become proud. Die möchten nicht, dass er stolz wird. So we'll just let him fight the devil for the next also, couple weeks. Der soll einfach die kommenden Wochen den Teufel bekämpfen. You know, and you wonder, did that bless anybody? You walk, you know, you preach a message with all your heart. Also du predigst da die Botschaft von ganzem Herzen. You sit down, you think. Setz dich hin did und anybody denkst, understand that? Hat das irgendjemand kapiert? I feel like it fell to the ground. Ich komme mir vor, als ob das alles da nur am Boden gefallen wäre. And you start getting projections from the devil. Und du bekommst dann die Projektionen von Satan. And then the devil projects to the church. Don't do anything to him. He'll become Projektionen proud, von you know. Dem Teufel an die Gemeinde. And then the church is weakened and weakened because nobody is prophesying. Die wird schwächer, weil niemand diese Weissagungen nobody ausspricht. Is speaking forth the mind of God for the moment. Weil niemand die Gedanken Gottes für den Moment everybody's ausspricht. Quiet, jeder sitzt ruhig da. But the devil is speaking. Aber der Teufel spricht. To our hearts, our minds, we're getting projections. Zu unserem Herzen, zu unseren Gedanken. Wir bekommen Projektionen. So we strengthen. Number one, we strengthen each other. Also wir stärken uns gegenseitig. Strengthen das ist der Punkt people eins. In the things that bless you. Stärke die Leute in den Dingen, die dich segnen. Tell the singer, sag es wow, ihnen. You are awesome. Sag's dem Sänger, sag ihm, du bist wunderbar. When you were singing, I just felt God was speaking to me. Wie du gesungen hast, habe ich mir gedacht, Gott spricht zu mir. Number two, dann Punkt zwei. We encourage. Wir ermutigen. And that means we strongly speak courage into someone. Das heißt, wir sprechen Ermutigungen aus, und zwar ganz deutlich. Who doesn't believe that they can do. Und zwar jemanden gegenüber, der nicht glaubt, dass er etwas tun kann. Know they can do. Aber wir wissen, dass dieser Mensch es tun kann. We know they can do it, wir wissen, dass er es tun they kann. Don't believe that they can aber do dieser it. Mensch glaubt es nicht. And that's where Caleb came in. He encouraged the people. Und das ist, wo Caleb eintrat. Er hat die Leute ermutigt. Hey, we can do this. Er hat gesagt, Leute, wir schaffen das. God is with us. Gott ist mit uns. Stop complaining. Hört auf, euch zu beschweren. Don't look how big they are. Schaut nicht, wie groß die we sind. Are more than able. Wir sind mehr als fähig. Come on. Kommt. He was speaking. Taking courage. Er hat Mut hineingesprochen. We can do this. Don't be afraid. Wir können das schaffen. Seid don't nicht back off. Furchtsam. So geht we nicht zurück. Speak courage. Also wir sprechen diesen when Mut we see hinein. And feel wenn wir sehen und fühlen, what other people don't see and feel was andere Menschen nicht sehen oder fühlen about themselves in the Lord. Über sie selbst im Herrn. They're fearful. They backed off. Angst, die treten dann and we zurück. Say, don't do no, you're great, you can do und dann sagen wir, nein, go forward. Hör auf, geh nach don't vorne. Go back. Du kannst das. Go forward. Geh nicht zurück, I encourage geh nach vorne. You. I speak courage. Ich spreche diesen Mut hinein in dich. Step out in faith. Also mach diesen Schritt im Glauben. When Eric came back from Bethel, als der Eric zurückkam aus Bethel, so encouraging. Es war so ermutigend. So encouraging. So ermutigend. It's like, Eric, it's so awesome to be with you. You're such a blessing. Es ist so wunderbar, mit dir zusammen zu sein, Eric. Das ist solch ein Segen. And, you know, whenever to someone's sick, you call Eric. Also wenn irgendjemand krank ist, ruft den Eric, Eric an. Eric has one desire, also well, Eric, he has many. Eric hat viele Verlangen, one aber, thing he's asked the Lord, aber eine Sache, um die er den Herrn gebeten hat, before I die, bevor ich sterbe, let me raise someone from the dead. Möchte ich, dass ich jemanden von den Toten auferwecken Eric kann. Eric believes John 14, 12. Der Eric glaubt an Johannes 14, 12. He told me this years ago. Er hat mir das schon vor Jahren gesagt. Anyone who believes, jeder, der glaubt, will do the same works I did. Wird dasselbe tun, was ich mache. And even greater. Und sogar noch größere but Dinge. When you talk to Eric, aber wenn du mit dem Eric he sprichst, encourages. Dann ermutigt er. He says, look, schau, sagt er, you can do this. Du schaffst das, du kannst you can das do machen. This. It's not just a gift. You can do this. Es ist nicht nur eine Gabe. Du kannst das tun. You can do what I'm doing. You can do this. Du kannst das machen, was ich mache. Step out in faith. Geh einfach voran im Glauben. Just step out. Step out in faith. Geh einfach voran and im the Glauben. Water will part. Und das Wasser wird sich teilen. So many of us. So viele von uns. Don't believe we can do what God is calling us to do. glauben nicht daran, an das, was Gott uns berufen hat zu and tun. We're not gonna do it, und wir werden es nicht tun, unless we speak into each other. Außer wir werden uns gegenseitig Mut zusprechen. Now, when I was 23 years old, I started to preach. Nun, als ich 23 Jahre alt war, habe ich begonnen zu predigen. A couple months after I got married. Ein paar Monate danach hatte ich dann meine Hochzeit. I was speaking to a Bible study on Tuesday nights. Am Dienstagabend sprach ich in einer Bibelrunde in Amerika. In Amerika. So about 14 people were coming. Da waren so circa 14 Leute and dort. Mary and I were the youngest ones. Und Mary und ich waren die Jüngsten. And then I went through this kind of a difficult little period of a couple months. Dann hatte ich eine eher schwierige Zeit, ein paar Monate lang. And I thought, I don't want to do this. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will das eigentlich nicht. This is too hard. Das ist zu anstrengend. Where am I going to get all these messages from? Woher kommen denn die ganzen Botschaften? That's 15 messages a year. Also das sind 15 Botschaften im Jahr. That's 500 messages in 10 years. Das sind 500 Predigten that's in 10 Jahren. That's 1,000 messages in 20 years. In 20 Jahren sind das über 1,000 Predigten. That's 2,000 messages next 40 years. Die nächsten 40 Jahre, 2,000 Predigten. Wo sollten die herkommen? I don't want to do this. This is too hard. Nein, ich möchte das nicht. Das ist zu anstrengend. So I went through this little period. Also habe ich diese kurze Phase gehabt. I came out of it. Bin dann wieder raus and aus then der Phase. I shared it at the, while I was preaching, you know. Und dann sprach ich darüber während einer meiner Predigten. After the meeting, nach dem Treffen, two ladies said, "We want to talk with you." Kamen zwei Damen zu mir und wollten mit mir sprechen. Right now. Wir wollen mit dir jetzt sprechen, both sagten of them, sie. Both of them were teachers in the university. Beide von ihnen waren Lehrerinnen auf der Universität. And I was kind of had my back against the wall, so I wasn't going anywhere. Also ich stand so mit dem Wand, mit dem Rücken zur Wand, also konnte ich nicht aus. Leaned into me. Die sind also richtig in mich gedrungen. With two unhappy faces. Mit zwei unglücklichen Gesichtern. And they said, "Rob, you listen to us." Und sie haben zu mir gesagt, Rob, hör mir jetzt and zu. The other one said, "Yeah." Und die andere hat gesagt, ja, genau, hat die andere gesagt. Why do you think we come here? Was glaubst du denn, warum wir hierher kommen? I don't know. Ich habe gesagt, weiß nicht. But we'll tell you. Nun, wir werden dir sagen. Don't you forget it. Und vergiss das nie. I won't. Ich werde and they said, look. Sie haben gesagt, schau mal. When you speak, wenn du sprichst, God speaks to us. Spricht Gott zu uns. We are not here to hear Rob Prokop speak. Wir sind nicht hier, um Rob Prokop sprechen zu hören. Understand? Verstehst du das? You get it? Hast du es kapiert? I'm getting it. Ich kapiere es. God speaks to us through you. Gott spricht zu uns durch dich. Next time you think of quitting. Und wenn du das nächste Mal daran denkst aufzuhören, you better think again. Dann denkst du besser noch ein zweites you Mal understand darüber das? Nach. Verstehst du das? I said yes, sirs. Ja. I was so encouraged. Also ich wurde so ermutigt. I never forgot those words. Ich habe diese Worte niemals and vergessen. When the doubts came in, und wenn die Zweifel kommen, I went through the doubts. Dann gehe ich durch diese Zweifel hindurch. Now I want to show you a video clip. Nun, ich möchte euch ein kurzes Video zeigen. Of probably the strong, this person has the strongest testimony for Christ maybe on the planet. Möglicherweise right hat now. Dieser Mensch die, das stärkste Zeugnis abzugeben über Christus. At least vocally. Zumindest in, ja, in vokaler Hinsicht. Also, he is dividing America in two. Mit den Worten. Er teilt Amerika in zwei Lager. He's only 24 years old. Er ist erst 24 Jahre alt. He's an athlete. Er ist ein Sportler. He's a number one. He's a number one college football player of all times. Er ist der beste college football player aller Zeiten. He's a believer. Und er ist ein gläubiger Mensch. He puts Bible verses under his eyes. Der hat die Bibelverse unter den Augen. He's not the most talented. Er ist nicht der talentierteste. But aber he is the most passionate. Aber er hat die größte Leidenschaft. And he is the most encouraging. Und er ist am allerermutigsten. He wanted the college team that he was playing for. Er wollte, dass das College Team, für das er spielte, to go a season without losing once. Dass sie eine Saison hindurch nur Siege einfahren. And it had never happened. Aber es ist niemals passiert. They were going to do it. Aber they were close. Aber sie waren knapp daran. And then they lost. Und dann haben sie verloren. And he's so crushed. Und er war so zerstört. By disappointing the fans. Dadurch, dass er eben die Fans da enttäuscht hatte. That he speaks at a press conference to the fans. Dass er da jetzt auf einer Pressekonferenz zu den Fans spricht. And then he begins to encourage them. Und dann beginnt er sie zu ermutigen. His gift, his passion, also seine Gabe ist die Leidenschaft, is to encourage. Ist zu ermutigen. Now he plays professional. Jetzt spielt er als Profi. Never criticizes. Er kritisiert nie. He never speaks negative. Spricht auch nie negative Dinge. He never focuses on what someone did wrong. Er fokussiert sich auch nie auf Dinge, die jemand falsch gemacht hat. He focuses on what they can do. Sondern er fokussiert sich auf das, was sie machen können. There was one game where they were losing. Da gab es ein Spiel, da verloren sie. He threw the ball to his teammate. Er warf den Ball zu einem seiner Spielkollegen. They would have won the game. They would have won the game. Hätten das Spiel gewonnen. But his teammate dropped the ball. Aber sein Mitspieler ließ den Ball fallen. I mean, I could have caught that. He just dropped the ball. Ich hätte den Ball geschafft, aber der hat ihn einfach fallen lassen. You could have caught that. He just dropped the ball. Jeder von euch hätte ihn fallen, hätte ihn fangen können. And the teammate was so, he was like crying. Und sein Teamkollege, der hat zum Weinen begonnen. They could have won the game. Die hätten das Spiel gewinnen können. They have a microphone on Tim. Und sie hatten dieses Mikrofon beim Tim. And he's got his arm around this guy. Und er ist zu ihm hin, hat ihm seinen Arm um die Schultern gelegt. Don't worry about it. Und er hat gesagt, sorg dich nicht darum. We're still gonna win the game. Wir werden trotzdem gewinnen. And you're gonna win it for us. Und du wirst es für uns gewinnen. And he did. Und er hat das gemacht. He threw it to him again and they won the game. Er hat nochmals zu ihm gepasst und dann haben sie das Now, Spiel gewonnen. In this clip you'll see, also in diesem Video seht ihr, his team is losing. Wie sein Team verliert. It is the halftime. Es ist Halbzeit. They are losing the game. Sie verlieren das Spiel. And watch how much passion he has. Aber beachtet, wie viel Leidenschaft er hat. To encourage his team. Sein Team dazu ermutigen. And they won the game. Und dann haben sie das Spiel gewonnen. He's not the most talented. Er ist nicht der allertalentierteste. But he is the most passionate. Aber er ist der leidenschaftlichste. And the most encouraging. Und der ermutigendste. And he says these words. Und er spricht folgende Worte. Look into my eyes. Schaut mir in die Augen. So powerful. Look into my das eyes. Das ist so kraftvoll. Er sagt, schaut mir in die he Augen. He encourages his team. Look into my eyes. Er sagt zu seinem Team, schaut mir in die Augen. And he is with force and power. He und mit is Kraft speaking into them what they do not believe they can do. Und mit viel Kraft und Macht spricht er in sie das hinein, was sie glauben, nicht tun zu können. This is why he always wins. Deshalb gewinnt er immer. And this is how we can win. Watch the clip. Und so können wir auch gewinnen. Also schaut euch das Video an. He is not yelling at them. Also er schreit sie nicht an. Because of mistakes. Wegen ihrer Fehler. He is yelling at them. Er schreit sie an. To believe in themselves. Dass sie an sich selbst glauben. This is exhortation. Das ist Ermutigung. He sees in them what they no longer see in themselves. Er sieht in ihnen das, was sie selbst nicht mehr in sich sehen. That was a championship game. Das war ein Meisterschaftsspiel. If they lose, the season's over. Da ging es um die Meisterschaft. Wenn sie verlieren würden, dann war es vorbei. 30 minutes. Er hat gesagt, wir haben 30 Minuten Zeit. For the rest of our life, we have 30 minutes. Wir haben 30 Minuten noch Zeit. We can turn it around. Und wir können das umdrehen. Look me in the eyes. Schaut mir in die Augen. Look me in the eyes and let me speak courage into you. Schaut mir in die Augen und lasst mich euch Mut zusprechen. You are better than you think you are. Ihr seid besser als ihr denkt. You are stronger than we think we are. Wir sind stärker als wir denken. This is prophecy. Das ist Weissagung. And let's close with the last thing. Und lasst uns nun abschließen mit dem letzten Punkt. Go back. Consolation or comfort. Also Tröstung oder Trost. I want to feel what you feel. Ich möchte das fühlen, was du fühlst. You are in pain. Du hast Schmerzen. You are suffering. Du leidest. I want to try to feel what you feel. Ich möchte versuchen, das zu fühlen, was du fühlst. And if these three things, wenn diese drei Dinge, are functioning in our church, in unserer Gemeinde funktionieren, this is the spirit of prophecy. Das ist der Geist der Weissagung. We can talk a lot more about it, but I'm going to let Mary come up and I'll continue next week. Also wir könnten noch viel mehr Dinge dazu sagen, aber ich werde die Mary jetzt darauf bitten und nächste Woche darüber weitersprechen. So, I just feel like God wants to say the same thing to you. Also ich fühle jetzt, dass Gott dasselbe euch sagen möchte. That wherever whatever you're struggling with right now. Dass womit auch immer du jetzt dich abmühst. God's saying to you. Gott sagt zu dir. Look me in the eye. Schau mir in die Augen. I have total confidence in you. Ich habe volle Zuversicht in dich. You can do it. Du kannst das. I see your potential. Ich sehe dein Potenzial. I see in you what you don't see in yourself. Und ich sehe in dir das, was du in dir selbst nicht siehst. Look me in the eye. Schau mir in die Augen. And see the love I have for you. Und schau dir die Liebe an, die ich für dich habe. I will never ever leave you. Ich werde dich niemals verlassen. I will never forsake you. Ich werde dich niemals allein lassen. I will never hold anything against you. Und ich werde auch niemals etwas dir vorhalten. I will never think badly of you. Ich werde auch niemals schlecht über dich denken. I am for you. Ich bin für dich. I am so for you. I wish you could feel how for you I am. Also ich bin so sehr für dich, dass ich mir wünschte, du könntest fühlen, wie sehr ich für dich bin. Wherever you find yourself right now, so wo immer du jetzt auch stehst, God wants to encourage you. Gott möchte dir Mut zusprechen. He says, I love you with an everlasting love. Er sagt, ich liebe dich mit einer immerwährenden Liebe. And this love doesn't change. Und diese Liebe ändert sich nie. Even if you fail. Sogar wenn du versagst. When you make mistakes. Wenn du Fehler machst. My love doesn't change. Meine Liebe ändert sich nicht. I cannot love you any more than I love you right now. Ich kann dir nicht noch mehr Liebe geben, als ich es jetzt im Moment tue. And I cannot love you any less. Und ich kann dir auch nicht weniger Liebe geben. Feel the love of the Father. Fühlt die Liebe des Vaters. And I will take care of you. Und ich werde mich um dich kümmern. I will not leave you unsupported. Ich lasse dich nicht ohne Unterstützung. My arms, my everlasting arms are beneath you. Meine ewigen Arme, sie sind bei dir, sie halten dich. They are underneath you. Die sind unter dir. Feel their strength. Fühle diese Stärke. And let yourself go. Und lass dich selbst da gehen darin. Also lass dich fallen. Just let yourself fall into my strong hand. Also lass dich in meine starken Hände fallen. And no matter what has happened in the past, und ganz gleich, was in der Vergangenheit passiert ist, I have wiped it all away. Ich habe das alles ausgelöscht. And I have given you a new slate. Und ich habe dir ein neues Gewand gegeben. I have given you a new beginning. Einen neuen Anfang geschenkt. Do not look to the former things. Schau nicht zurück auf die Dinge. Behold, I am doing something new. Achte darauf, ich mache etwas Neues. It's a new season for you. Es ist eine neue Zeit für dich. A season of blessing. Eine Zeit der Segnungen. A season of prosperity. Eine Zeit des Wohlstands. A season of health. Eine Zeit der Gesundheit. Because I love you. Weil ich dich liebe. And I want you to succeed. Und ich möchte, dass du Erfolg hast. But if you don't, aber wenn nicht, my love doesn't change. Meine Liebe ändert sich nicht. It is the rock that never changes. Sie ist der Fels, der sich niemals ändert. If you are here today and you've never accepted Jesus into your life, wenn du heute hier bist und du hast Jesus noch niemals in dein Leben hineingenommen, maybe this is your day. Vielleicht ist das heute dein Tag. Say this prayer. Sprich dieses Gebet. Thank you, Jesus, for dying for me on the cross. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Thank you for paying for all of my wrongdoings. Danke, dass du bezahlt hast für all die falschen Dinge, die ich gemacht habe. I receive your forgiveness. Ich empfange deine Vergebung. Thank you for giving me it as a free gift. Danke, dass du mir das umsonst gibst. Thank you that heaven is a free gift. Und danke, dass der Himmel ein freies Geschenk ist. You can't earn it. Das kannst du dir nicht verdienen. You can only receive it. Du kannst es nur annehmen. Like a little child. So wie ein kleines Kind. So if you've said that prayer for the first time today, also wenn du heute zum allerersten Mal dieses Gebet gesprochen hast, then please go to the prayer room. The prayer team will be there to pray with you. Dann geh bitte dort hinüber zum Gebetsraum. Das Gebetsteam wird dort sein, für dich zu beten. Thank you, Father. Danke, Vater. Just go now and receive prayer. So geht dorthin, wenn ihr Gebet haben wollt. If you want prayer for healing, you can go and get prayer now. Wenn ihr Gebet braucht wegen einer Heilung, geht dorthin. Prayer for a job, prayer for healing of a relationship. Wenn ihr Arbeit sucht oder Heilung für eine Beziehung sucht. The Bible says, confess your sins to one another and be healed. In der Bibel heißt es, bekennt einander die Sünden und werdet geheilt. And there's something about confessing to someone else that has an effect that heals us. Und da ist schon was dran, dass man die Sünden jemand anderen mitteilt und das heilt uns. I want to just tell a short story about how love is the motivation of prophecy. Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen über das, wie die Liebe die Motivation hinter den Weissagungen ist. There is a man who visited a church who had this gift. Da gab es einen Mann, der besuchte eine Gemeinde. Er hatte diese Gabe. And he was there with the leaders of the church. Und er war da zusammen mit den Leitern der Gemeinde. And all of a sudden he got a vision, a picture. Und plötzlich erhielt er eine Vision, ein Bild. And it was a picture of the assistant pastor. Das war ein Bild über den Assistenzpastor. Let's call him John. Nennen wir ihn John. And he had a big knife in his hand. Und er hatte ein großes Messer in seiner Hand. About 30 centimeters. So 30 Zentimeter lang. And in this picture, the assistant pastor was stabbing the head pastor in the back. Und in diesem Bild sah er, wie der Assistenzpastor dem leitenden Pastor das Messer in den Rücken stach. So he saw John stabbing Dave in the back. Er sah, wie der John eben den Dave das Messer hineinstach. And then he asked the Lord, God, what do you want to say to me? Und dann fragte er den Herrn, Herr, was soll das? Was willst du mir sagen? And he said, if I say what I see, nobody will ever trust this man again. Also wenn ich jetzt das sage, was ich sehe, dann wird niemand mehr Vertrauen haben zu diesem Menschen. And so God says, wait, I'm going to give you another picture. Und Gott sagte dann, warte mal, ich gebe dir noch ein anderes Bild. And so then this prophet said to John. Also sagte dann dieser Prophet zu John. Come here. Komm her. And stand back to back with Dave. Steh Rücken an Rücken mit dem Dave. And then he put a broom handle in his hand. Und dann nahm er einen Besenstiel in seine Hand. Yeah. And he said, John, God has called you to protect this man. Und er hat gesagt, John, Gott hat dich dazu berufen, diesen Mann zu beschützen. This man Dave has a high calling on his life. Dieser Mann Dave hat eine hohe Berufung auf seinem Leben. And the enemy is trying to attack him. Und der Feind versucht ihn anzugreifen. And the enemy is doing everything to destroy him. Und der Feind versucht alles, um ihn zu zerstören. But you stand at his back. Aber du stehst ihm da und du hältst ihm den Rücken and frei. You have this sword in your hand. Und du hast dieses Schwert in deiner Hand. And you protect him from the enemies. Und du beschützt ihn hier vor den Feinden. And this man John started to cry. Und dieser Mann John, er fing zu weinen an. Because he was so convicted. Weil er so überführt wurde. Because what he was really doing, he was going to other church members and telling them that he could do a better job than the pastor. Weil was er wirklich machte, war, dass er zu Leuten in der Gemeinde ging und erzählte, dass er eigentlich eine bessere Aufgabe, dass er das besser tun könnte als der Hauptpastor. And he was pointing out all of the faults of the pastor. Und er hat auf die ganzen Fehler hingewiesen seines Pastors. But you see, this prophet didn't prophesy the problem. Aber wie ihr seht, dieser Mann, dieser Prophet, er weissagte nicht das Problem. He prophesied the solution. Er hat die Lösung prophezeit. And then a little while later he went to John. Und ein wenig danach ging er dann zum John. And he said, how are you doing? Und fragte ihn, wie geht's dir? And John said, well, God really spoke to me. Na, Gott hat wirklich zu mir gesprochen. And then in private, he told him the picture that God gave him. Und dann, also von Angesicht zu Angesicht, erzählte ihm dann von dem Bild, das er erhalten hatte von Gott. And John started to cry. Und John weinte. Because he realized that God saw the terrible thing he was doing and yet saw his potential. Weil er einfach erkannte, dass Gott das Schreckliche sah, das er tun wollte, aber auch sein Potenzial sah. And spoke to him who he could be. Und zu ihm das ausgesprochen hatte, was er sein hätte können. 20 years later, Dave and John are best friends. 20 Jahre danach sind der John und der Dave die besten Freunde. You see, the enemy wanted to use him against his pastor. But God turned it around. Der Feind wollte ihn dazu verwenden, gegen seinen Pastor aufzutreten, aber Gott hat das Ganze gedreht. And that is the motivation for prophecy. Und das ist die Motivation für eine Weissagung. To carry God's heart and God's intention. Die Absicht und das Herz Gottes mitzuteilen. Okay, thank you.